Sie hören Ach, wie geht's dem Heiligen Vater von Wilhelm Busch aus Wikisource der Freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Ach, wie geht's dem Heiligen Vater? Groß und schwer sind seine Lasten. Drum, o Josef, trag den Gulden in St. Peters Sammelkasten. So sprach im Seelentrauertone die Mutter zu dem frommen Sohne. Der Josef nach empfangener Summe eilt auch sogleich ums Eck herumme, bis er das Tor des Hauses fand, wo eines Bockes Bildnis stand, was man dahin gemalt mit Fleiß zum Zeichen, dass hier Bock verschleiß. All hier in einen kühlen Hof setzte sich der Josef hin und sof und aß dazu, je nach Bedarf, die gute Wurst, den Radischaf, bis er, was gar nicht lange währt, St. Peters Gulden aufgezehrt. Nun wird's ihm trauriglich zu Sinn, und stille singt er vor sich hin. Ach, der Tugend schöne Werke, gerne möchte ich sie erwischen, doch ich merke, immer kommt mir was dazwischen.